Bäckereien. Weihnachten. Das Unheilig Geheimkonzert. Hier ist für euch, wir freuen uns sowas von. Die Geheimkonzertsaison 2012 wird eröffnet mit Unheilig. Vielen Dank. Wir eröffnen den Abend mit dem ersten Song und der heißt Unter deiner Flagge. Komm, setz dich zu mir, erzähle mir von dir. Ich hab so oft daran gedacht, dich so vieles zu fragen. Erzähl mir deinen Traum vom Glück. Was war dein schönster Augenblick? Sag, bist du stolz auf das, was ist und die vergangenen Jahre? Ohne dich wär ich nicht. Ich bin unter deine Flagge. Deine Liebe ist mein Schild. Unter deiner Flagge, deinen Namen trägt der Wind. Unter deiner Flagge, deine Liebe ist mein Wort. Unter deiner Flagge trägst du mich zu jedem Ort. Kleines Stück mit mir, erzähl mir noch mehr von dir. Ich habe es mir so oft gewünscht, dich so vieles zu fragen. Woher nimmst du die Kraft, immer nach vorne zu sehen, wie ein Löwe zu kämpfen und in die Zukunft zu gehen? Und zu mir zu stehen. Deine Liebe ist mein Schild. Unter deiner Flagge, deinen Namen trägt der Wind. Unter deiner Flagge, deine Liebe ist mein Wort. Unter deiner Flagge trägst du mich. Zu jedem Ort. Deinen Namen trägt der Wind. Unter deiner Flagge, deine Liebe ist mein Wort. Unter deiner Flagge trägst du mich. Zu jedem Ort. Komm, setz dich zu mir. Ich bin so gern bei dir. Ich habe es mir so oft gewünscht, dir das einmal zu sagen. Ohne dich wär ich. Vielen Dank. Wir haben auch angekündigt, dass wir heute zum allerersten Mal Lieder vom neuen Album auch spielen. Also Lieder, die im Grunde genommen noch kein Mensch kennt. Das ist auch ganz neu für uns. Und wir fangen jetzt an mit dem ersten neuen Song vom neuen Album Lichter der Stadt. Und er heißt wie das Album Lichter der Stadt. Entfernt und weit, das Leben pulsiert hier, weit weg von mir. Ich lehne mich zurück und genieße dieses Glück. Ich nehme mir die Zeit, auf die Lichter der Stadt zu sehen, die Dächer entlang zu gehen. Und still zu stehen, hier fühle ich mich frei. Der Horizont ist grenzenlos und weit. Die Großstadt unter mir, wie ein Lichtermeer. Es gibt so viele Fragen, tausend Wünsche und Gedanken. Ich bin mit mir allein. Schenk den Träumen Zeit. Ich ordne meine Welt. Der Alltag fliegt an mir vorbei, fernab der Jagd des Lebens fühle ich mich frei. Ich lehne mich zurück und genieße dieses Glück. Ich nehme mir die Zeit, auf die Lichter der zu sehen, die Dächer entlang zu gehen und still zu stehen. Hier fühle ich mich frei, der Horizont ist grenzenlos und weit. Die Großstadt unter mir, wie ein Licht am Meer. Alles wirkt so klein. Das Leben pulsiert weit weg von hier. Ich nehme mir die Zeit, auf die Lichter der Stadt zu sehen, die Dächer entlang zu gehen und still zu stehen. Hier fühle ich mich frei, der Horizont ist grenzenlos und weit. Die Großstadt unter mir, wie ein Licht am Meer. Ich nehme mir die Zeit, auf die Lichter der Stadt zu sehen. Vielen Dank. Dankeschön. Der nächste Song ist auch vom kommenden Album und er heißt Unsterblich. Mir fehlt jeder Wunsch, der sich in mir nach Erfüllung sehnt, wird geflutet mit allem, was du gibst. Die Zeit fliegt viel zu schnell an uns vorbei. Ich halte dich und will nie mehr alleine sein. Frohe Weihnachten. Hi everybody, I'm Mariah Carey and I wish you all a very Merry Christmas. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Boas Festas. Joyeux Noël. Счастливого Рождества. Feliz Navidad. Wir wünschen frohe Weihnachten. Well, the sky broke in two. I found you dancing alone. And the room filled up with you. In a song we both know. That's when you caught me with your eyes. Were sending shivers down my spine. And then you whispered you said, I can feel it too. And then you pulled. Ever stuck with me, but now I'm locked onto you, and I'm holding on to the only thing I know, and now I'm never letting go. Tonight I got you where I want you, closer I can tell you anything. You're the song that I sing. Den nächsten Song, den kennt ihr vielleicht, der heißt Geboren um zu leben. Es fällt mir schwer, ohne dich zu leben, jeden Tag zu jeder Zeit einfach alles zu geben. Ich denk so oft zurück an das, was war, an jedem so geliebten vergangenen Tag. Ich stell mir vor, dass du zu mir stehst und jeden meiner Wege an meiner Seite gehst. Ich denke an so vieles, seitdem du nicht mehr bist, denn du hast mir gezeigt, wie wertvoll das Leben ist. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jener Zeit, sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Wir waren geboren, um zu leben, für den einen Augenblick, bei dem jeder von uns spürte, wie wertvoll Leben ist. Es tut noch weh, wieder neuen Platz zu schaffen, mit gutem Gefühl etwas Neues zuzulassen. In diesem Augenblick bist du mir wieder nah, wie an jedem so geliebten vergangenen Tag. Es ist mein Wunsch, wieder Träume zu erlauben, ohne Reue nach vorn, in eine Zukunft zu schauen. Ich sehe einen Sinn, seitdem du nicht mehr bist. Denn du hast mir gezeigt, wie wertvoll mein Leben ist. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jener Zeit. Sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Wir waren geboren, um zu leben, für den einen Augenblick, bei dem jeder von uns spürte, wie wertvoll Leben ist. Wie wertvoll Leben ist. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jener Zeit. Geboren, um zu leben. Geboren, um zu leben. Wollen wir alle gemeinsam noch mal singen? Ja! Wir waren geboren, um zu leben. Und an jeder Zeit, niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Wir waren geboren, um zu leben, in einem Augenblick. Weil jeder von uns spürte, wie wertvoll Leben ist. Wir waren geboren, um zu leben. Zeit, sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Wir waren geboren, um zu leben, für den einen Augenblick, bei dem jeder von uns spürte, wie wertvoll Leben ist. Wir waren geboren, um zu leben. Vielen Dank. Der nächste Song ist die erste Single vom kommenden Album Lichter der Stadt. Und dieses Lied spielen wir jetzt und das heißt So wie du warst. Hab keine Angst, ich bin da für dich. Halte deine Hand und erinnere mich. Wohin sind die Jahre und die Tage des Glücks? Sie flogen vorbei, ich halte dich fest und schau zurück. Gedanken ziehen an mir vorbei. Ich bin stolz auf unsere Zeit. So wie du warst, bleibst du hier. So wie du warst, bist du immer bei mir. So wie du warst, erzählt die Zeit. So wie du warst, bleibt so viel von dir hier. Los, mein Freund, und sorge dich nicht. Ich werde da sein für die, die du liebst. Jeder kurze Moment und Augenblick, ich halte ihn in Ehren ganz egal, wo du bist. Ein ganzes Leben zieht vorbei. Ich bin stolz auf unsere Zeit, so wie du warst, bleibst du hier, so wie du warst, bist du immer bei mir, so wie du warst, erzählt die Zeit, so wie du warst, bleib so viel von dir hier. Lass los, mein Freund, und sorge dich nicht. Ich werde da sein für die, die du liebst, so wie du warst, so wie du, so wie du warst, so wie du, so wie du warst, bleibst du hier. Unser XXL-Radio-Festival zwischen den Jahren. Gestern das Sarah Connor-Konzert für Lichtblicke. Heute gibt's Unheilig. Und morgen freuen Sie sich schon mal auf Sunrise Avenue, 18 Uhr bei uns. Jetzt ist es 18.30 Uhr. Frohe Weihnachten und kurzer Blick auf die Straßen in NRW an dieser Stelle. Da ist alles frei. Staus sind keine gemeldet. Gute Fahrt. Unheilig live. Nur in Ihrem Lokalradio. Dankeschön. Der nächste Song heißt Große Freiheit. Zurück an dich, als als du mein Zuhause warst, setz ich meine Segel, bist du für mich da. Oh, große Freiheit, ich hab mich nach dir gesehnt, du hast dich in mein Herz geträumt, es ist schön, dich wieder zu sehen. Große Freiheit, ich hab mich nach dir gesehnt, du hast dich in mein Herz geträumt, es ist schön, dich wieder zu sehen. Oh, große Freiheit, ich hab mich nach dir gesehnt, du hast dich in mein Herz geträumt, es ist schön, dich wieder zu sehen. Dankeschön. Ein großes Leben. Ich wünsche dir, dass du immer glücklich bist und das Leuchten deiner Augen niemals erlischt. Ich wünsche dir, dass du deine Träume lebst, deine Hoffnung ewig bleibt und dein Lächeln nie verlierst. Ich wünsche mir, wenn du zu den Sternen siehst, dass du dich einmal an mich erinnerst, weil du immer mein Stern bist. Ich wünsche dir ein großes Leben, voll Zuversicht und Glück, dass sich jeder Wunsch erfüllt, ganz egal wie groß er ist. Wirf ein Licht auf dein Leben, gib das Träumen niemals auf, folge deinem eigenen Stern, ich bin da, wenn du mich brauchst. Dein Leben sorglos ist und du irgendwann zurücksiehst und stolz auf dich bist. Ich wünsche dir, dass der Weg, den du gehst, auch wenn dir niemand folgt, er für dich der richtige ist. Ich wünsche mir, wenn du zu den Sternen siehst, dass du dich einmal an mich erinnerst, weil du immer mein Stern bist. Ich wünsche dir ein großes Leben, voll Zuversicht und Glück, dass sich jeder Wunsch erfüllt, ganz egal wie groß er ist. Wirf ein Licht auf dein Leben, gib das Träumen niemals auf, folge deinem eigenen Stern, ich bin da, wenn du mich brauchst. Ich wünsche dir ein großes Leben. Ich wünsche dir ein großes Leben, voll Zuversicht und Glück, dass sich jeder Wunsch erfüllt, ganz egal, wie groß er ist. Wirf ein Licht auf dein Leben, gib das Träumen niemals auf, folge deinem eigenen Stern, ich bin da, wenn du mich brauchst. Leuchten deiner Augen niemals erlischt. Vielen Dank. Der nächste Song ist auch vom kommenden Album Lichter der Stadt und er heißt Ein guter Weg. Drück mich fest an dich, schenk mir deine Schulter. Du brauchst nichts zu sagen, lass mich nicht los. Ich will einfach vergessen, all das, was passiert, und mich bei dir verstecken. Ich habe Angst, mich zu verlieren. Lass die Zeit nur kurz stillstehen und den Weg gemeinsam weitergehen. Drück mich fest an dich, sei ganz einfach da. Wenn das Leben weh tut, bist du für mich stark. Es wird schon weitergehen, auch wenn es sinnlos scheint. Es hat so oft geholfen, wenn man zusammen weint. Ich will von dir kein Mitleid und auch kein wahres Wort. Nur ein Gefühl von Heimat an jedem fremden Ort. Um alles auszublenden, all das, was uns umgibt. Wenn die Kraft nachlässt, um wieder aufzustehen, lass die Zeit nur kurz stillstehen und den Weg gemeinsam immer weitergehen. Drück mich fest an dich, sei ganz einfach da. Wenn das Leben weh tut, bist du für mich stark. Es wird schon weitergehen, auch wenn es sinnlos scheint. Es hat so oft geholfen, wenn man zusammen weint. Lass die Zeit nur kurz stillstehen und den Weg gemeinsam weitergehen. Drück mich fest an dich, sei ganz einfach da. Wenn das Leben weh tut, bist du für mich stark. Es wird schon weitergehen, auch wenn es sinnlos scheint. Es hat so oft geholfen, wenn man zusammen weint. Drück mich fest an dich, sei ganz einfach da. Wenn das Leben weh tut, bist du für mich stark. Der beste Mix. Welle Niederrhein. Bei dem nächsten Song brauche ich eure Hilfe. Genau. Der Henning muss mal kurz sagen, wie schnell es sein muss. Genau, zeigt mir mal bitte alle eure Hände. Genau, die Hände einfach mal nach oben, damit ich die auch sehen kann. Okay. Träumst du davon, alles zu riskieren? Träumst du, Ich träume mit. Fühlst du auch, wie unsere Zeit verrinnt? Fühlst du? Ich fühle mit. Weinst du auch, wenn deine Welt zerbricht? Weinst du? Ich weine mit. Brauchst du mich, wenn du am Abgrund stehst? Springst du? Ich halte dich. Nichts ist für immer und für die Ewigkeit. Nichts ist für immer, nur der Moment zählt ganz allein. Glaubst du daran, dass wir uns wiedersehen? Glaubst du? Ich glaube mit. Kämpfst du noch, wenn du am Boden liegst? Kämpfst du? Ich kämpfe mit. Hast du Angst, alles zu verlieren? Hast du? Ich hasse mit. Brauchst du mich, wenn du nach unten siehst? Springst du? Ich springe mit. Nichts ist für immer und für die Ewigkeit. Nichts ist für immer, nur der Moment zählt ganz allein. Nichts ist für immer und für die Ewigkeit. Nichts ist für immer, nur der Moment zählt ganz allein. Wo sind die Hände? Zeigt mir alle eure Hände, komm! Nichts ist für immer und für die Ewigkeit. Nichts ist für immer. Nur der Moment zählt ganz allein. Nichts ist für immer und für die Ewigkeit. Nichts ist für immer, nur der Moment zählt ganz allein. Nichts ist für immer und für die Ewigkeit. Nichts ist für immer, nur der Moment zählt ganz allein. Du mich bei deinem letzten Schritt. Ich halte dich. Dankeschön. Wow, vielen Dank. Der nächste Song war der allererste Song, den ich jemals auf Deutsch geschrieben habe. Das ist mittlerweile 20 Jahre her und den werden wir heute Abend spielen und der heißt Stark. Das Leben ist mehr, als wir sehen, Schatten, die an uns vorüberziehen. Weinen wir aus Trauer und Schmerz, spüren wir das Leben tief im Herz. Auf Wiedersehen, stark wie ein Baum, der in der Sonne steht. Stark wie die Wolke, die vorüberzieht. Stark wie ein Engel, der zum Himmel fliegt. Die Zeit steht still, die Erinnerung bleibt stehen. Wann werden wir uns wiedersehen? Die Frage nach dem Sinn der Zeit stellen wir uns. Doch die Frage bleibt. Auf Wiedersehen. Stark wie ein Baum, der in der Sonne steht. Stark wie die Wolke, die vorüberzieht. Stark wie ein Engel, der zum Himmel fliegt. wie die Wolke, die vorüberzieht. Stark wie ein Engel, der zum Himmel fliegt. Wie die Wolke, die vorüberzieht, stark wie ein Engel, der zum Himmel fliegt. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Riesenapplaus bitte für Licky. Und bitte einen Riesenapplaus für Henning. Dankeschön. Wollt ihr noch einen haben? Mein Stern. Deiner Augen seh ich große Zuversicht. Wärme flutet deine Seele. Voller Hoffnung ist dein Blick. Strebst nun auf mit großer Eile. Streckst die Arme aus zu mir. Dauert eine kleine Weile. Angekommen nun bei mir, mein Stern. Eng umschlossen sitz ich hier, nun ganz nah mit dir allein. Lebe nur den Augenblick, könnte doch bloß endlos sein. Dein grenzenloser Drang nach Taten und die Zartheit deines Seins lassen mich so oft erstaunen. Ist dein Herz doch noch so klein, mein Stern. Unbefangen ist dein Handeln, Vorbehalte kennst du nicht. Bist der Antrieb meines Lebens, sehe ich in dein Gesicht. Befreist in mir das starre Denken und löst in mir den tristen Blick. Lass den Fokus auf dich lenken. Schau nun zu dir zurück. Mein Stern. Mein Stern. Thank you. Stück von diesem Wesen wünsch ich mir für mich zurück. Wundersam verläuft das Leben, trübt so oft den klaren Blick. Schau zurück in deine Augen, sind sie doch so klar und rein. Lebe jetzt den Augenblick, könnte doch nur endlos sein. Show, die deutsche Magier je auf die Bühne gebracht haben. Das ist ein Muster, das muss man gesehen haben. Also ich bin hin und weg. Das hat mich umgehauen. Das war gigantisch. Die NRW-Lokalradios präsentieren die Ehrlich Brothers. Wir wollen Menschen, unsere Zuschauer, wieder zu Kindern werden lassen. Dass wir auch mal als Erwachsene halt wieder staunen wie Kinder. Die neue Show Magie. Träume erleben. Ab dem 22. Dezember in ganz NRW. Tickets und Termine auf ehrlich-brothers.com.